Guten Morgen, Herr Martinez. Haben Sie einen Moment? Ja, natürlich, Frau Gold. Worum geht's? Sie wissen ja, dass wir in unserem Familienbetrieb händeringend Auszubildende suchen. Ja, das ist auch für mich als Ausbildungsleiter frustrierend. Herr Martinez, ich möchte gern ein kleines Team bilden, das sich Gedanken dazu macht, wie wir uns als Ausbildungsbetrieb besser darstellen können. In der Zeitung inserieren reicht da bei weitem nicht aus. Und wer wäre in diesem Team? Ich habe da an 3 Leute gedacht. Die Personalleiterin, Sie als Ausbildungsleiter, und an Herrn Wagner, der die Ausbildung vor 2 Jahren abgeschlossen hat. Er ist sehr engagiert und ist nah dran an seiner Altersgruppe. Brauchen wir da nicht auch noch jemand, der sich mit Marketing auskennt? Ich möchte ehrlich gesagt erstmal die Basis fragen. Also diejenigen, die tagtäglich mit unserem Betrieb zu tun haben. Es geht nicht darum, dass Sie bzw. das Team eine professionelle Marketingstrategie ausarbeiten, sondern sich darüber austauschen, was Sie an unserer Firma attraktiv finden, warum Sie hier gern arbeiten und was wir noch tun könnten, um Auszubildende für uns zu gewinnen. Genau das gefällt mir hier. Dass wir Angestellten eingeladen werden, mitzureden. Dafür müssten wir aber von der Arbeit freigestellt werden. Das lässt sich machen. Im Moment haben wir saisonalbedingt weniger Aufträge. Die Personalleiterin würde das Team moderieren und die Ergebnisse dokumentieren. Das klingt gut. Ich bin dabei.